lief letztens im Fernsehen, ne? Supergirl, der Film? Es gibt gar keinen Supergirl-Film. Ah ja, hast recht, den habe ich mir vorhin ausgedacht. Ja, es gibt überhaupt keinen Supergirl-Film. Nein. Wer soll das auch... Wer produziert so eine Scheiße? Wer produziert das denn? Auf die Idee wird da, ich würde nicht auf die Idee kommen, einen Supergirl-Film. Das ist doch Quatsch. Wer will schon ein Mädchen in einem kurzen Rock durch die Luft fliegen sehen? Wie eklig. Mädchen sind voll eklig. Igitt Mädchen. So, Supergirl, da sind wir direkt beim Thema. Und zwar möchte ich mir angucken, da hatten wir ja schon mal vor längerer Zeit drüber geredet. Und zwar über die Paarung Lobo, neuer Lobo, Nubo versus Supergirl. Hat stattgefunden in Supergirl 26 und 27 und ich als alter Lobo-Fan konnte da auch nicht Nein sagen. Ich will da gar nicht so großartig was drüber sagen. Supergirl nervt. Sie ist einfach nur anstrengend. Es gibt da mittendrin eben Szenen, wo man einfach nur denkt, was ist los mit ihr? Zum Beispiel rastet sie dann einfach irgendwann aus, weil Lobo sie total herausfordert. Rastet wirklich, verliert komplett die Kontrolle über sich und haut ihn tot und sitzt dann hinterher, also das nächste halbe Heft, dann immer, ich wollte ihn nicht töten, das tut mir leid, ich habe meine Kräfte nicht unter Kontrolle, kriegt dann noch einen Gefühlsausbruch und macht schon wieder Sachen kaputt. Ja. Dann gibt's immer so diese Selbstzweifel, die diese Figur hat. Es gibt dann so diese Szene, wo irgendwie noch eine Rekapitulation. Ja, womöglich auch das. auf diesen Event Hell on Earth, der dann eben auch da war, wo es dann wohl eine Szene gibt, dass sie dann auch wohl erfahren hat, dass Power Girl existiert. Und dann liegt sie dann in dieser Rückblende. Ha, Rückblende! Da muss ich nicht Rekapitulation sagen. Jetzt kriege ich es hin. Liegt sie dann eben so ohnmächtig in den Armen von Power Girl und wo sie dann zu sich selber sagt, ja, und ich habe sie kennengelernt und sie ist in so vielen Punkten so viel besser und ich habe das Comic angeschrieben, ja, sie hat größere Titten als du! Das war das einfach nur, ich habe mich richtig geärgert über Supergirl in diesem Heft. Nicht geärgert habe ich mich über Lobo, weil zumindest ist, den, also man darf ja nicht Lobo sagen, weil es ist ja nicht Lobo, sondern es ist Nubo. Ich mag den Charakter total, es ist halt nicht Lobo. Der passt gut in diese Welt rein. Die haben das haben die Figur hier gut reingesetzt. Ich mag seine Catchphrase, dieses Sorry, not sorry. Das ist so stark, weil das alles ausdrückt, was diese Figur ist. Nämlich so dieses, ja, ist mir eigentlich scheißegal, was mit dir ist. Du bist mir sogar so egal, dass du mir nicht mal leid tust. Ne? Und mir tut's leid, dass du mir nicht leid tust. Das ist genau diese Figur. Ich bin gespannt darauf, wie das weitergeht. Weiter geht's nächste Woche, glaube ich. Wir sind heute am 15. Ne? Jetzt nächste Woche kommt Supergirl 28 raus. Ich bin gespannt, wie es da mit Lobo weitergeht. Ich habe ein bisschen Angst, dass Lobo zu einem Supporting-Cast-Member von Supergirl verkommt, weil eigentlich hätte es die Figur verdient, auch die neue Figur verdient, eine eigene Serie zu bekommen, um dann endlich auch mal aufzuklären, in welcher Verbindung die zum alten Lobo steht. Ne, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Zwei Hefte, wo es mir nicht leid tut, dass ich die gekauft habe, im Gegenteil. Ich habe auch leider vergessen nachzuschauen, warum mir dieses Cover so bekannt vorkam. Das erinnert mich an die eine Ausgabe von Batman und von Batman, wo die ja in Frankreich sind mit dem französischen Joker. Er hat ja nachher seinen Vater so visitiert und in diese ganzen Kästen gepackt. Ja, wie gesagt, ich kann's nicht genau sagen. Es soll angeblich, also hier steht auch drunter After Jurgens and Breeding. Dann müsste man nochmal schauen, ich würde das dann aber nochmal in die Shownotes verlinken, warum mir dieses Cover von Supergirl 27 so bekannt vorkommt. Kann sein, dass es daran liegt, aber ich bezweifle, dass Jurgens irgendwelche Batman-Cover zeichnet. Ja, ich auch, aber mich erinnert das Bild auch daran. Dann das nächste Kapitel der ganzen Storyline ist dann schon das erste Kapitel von Red Daughter of Krypton. Red Daughter of Krypton. Ich musste diesen Hall nochmal dahinter legen. Das ist eben Green Lantern, Red Lanterns Nummer 28, dieses Flipbook, worüber wir auch schon vor ein paar Monaten geredet haben. Jo. Ich weiß nicht, warum die das so veröffentlicht haben. Wahrscheinlich, weil es in der Kontinuität der anderen beiden Serien ganz gut passt. Man merkt einfach, dass das Supergirl-Heft dazwischen noch fehlt, wo sie diese Kräfte kriegt. Mir gefällt die Green Lantern-Seite wesentlich besser, weil da einfach sehr viel Universe-Building nochmal betrieben wird und für mich nochmal ein Einblick passiert in die Green Lantern-Welt. Die Red Lantern-Geschichte hat mich ehrlich gesagt eher abgestoßen. weil mir das viel zu brutal und gruselig war. Also wie die da miteinander umgehen, sich gegenseitig ankotzen und alles, das war mir zu viel. Ich mag diesen Thomas Magnum Guy Gardner überhaupt nicht. Der geht mir total auf den Keks. Dafür fand ich so diese kleinen Hintergrundgeschichten, so mit Balfanga The Unrelenting und Kanjar Row. In diesem Gruppenbild fand ich das sehr lustig, weil das ja zwei sehr traditionsreiche Figuren sind. Ne? Mhm. Also allein Balfanga ist ja allein durch dieses... Ja, ist ja eine Legende für sich selber geworden im Grantham-Kosmos. Ne? Weil er tat dann ja irgendwas, was er sonst niemals getan hat. Er gab nach. Mir hat tatsächlich der neue Guy Gardner so mit am besten gefallen von allem, was in diesen Heften war. Er sieht auch wie Pornodarsteller. Und? Sieht immer noch besser aus als ein alter Pagenschnitt. Nur weil jemand vorher noch beschissener aussieht, ist es nicht okay, dass er jetzt noch beschissener... Weißt du? Ist Guy Gardner. Es ist okay, wenn er beschissen aussieht. Ja, ist okay. Ja, aber ich merke halt auch, ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal so ein noch ein Green Lantern-Heft anzufassen, aber so super fand ich es auch nicht. Was ich nochmal erwähnen wollte, ganz lustig fand, ist, dass er wieder mit Ice zusammen ist. Ja. Das genau. Fand ich ganz lustig. Also, die haben auch wieder so eine Liebesbeziehung am Laufen. So ein bisschen so an Justice League International. Richtig. Dass Ice da auch noch wieder drin vorkam. Und ich fand diese runde rote Laterne fand ich lustig, die dann vom Shadow Thief so ein bisschen zerquetscht wird und dann auf einmal so unförmig durch die Gegend rennt und dann sagen ihm alle, hey, warst du vorher nicht mal rund? Und dann wird er durch die Gegend geschleudert, fliegt gegen so eine Wand, es macht plopp und er ist wieder rund. Ich habe mich so weggelacht. Das war richtig gut. Oh. Tja, was du ja vorhin auch erwähnst, das ist auch so ein bisschen so dieser Green Lantern-Mythos. Zum einen hast du ja wirklich noch so Artefakte aus dem Silver Age, wie halt Badge, so eher lustige Charaktere. Dann hast du wirklich dieses Grim und Gritty mit irgendwelchen blutkotzenden Green Lanterns. Black Hand, der sich da selber erschießt und zu so einem untoten Superschurken wird. Ja, genau. Sinestro und so. Ich meine, da merkt man auch wieder, ist nicht mehr Geoff Johns, aber die versuchen wirklich Green Lantern von ihrem Silver Age Image zu befreien und so ein bisschen so für... Ich weiß aber nicht, ob das damit geht, indem man irgendwelche blutkotzenden Katzen da einbaut. Ja, das ist das, was mich da so aufregt. Das ist auch was, was mich an den Green Lanterns stört und weshalb ich mit den Green Lanterns auch großartig nicht anfangen kann. Eine der Gründe. Red Lanterns meinst du wahrscheinlich. Ja, mit den ganzen Green Lantern Mythos insgesamt. Ich weiß es nicht, also ich finde dieses Heft hat zumindest der Green Lantern Teil hat fast schon so ein paar poetische Momente. Wo dann diese Indigo-Lantern ist das, glaube ich. Ne? Das ist keine Blue-Lantern, sondern eine Indigo-Lantern. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe das ja nicht so verfolgt. Ja, dann eben auf, die sind ja auf Mogo. Du meinst St. Walker, ne? St. Walker, genau. Ich meine, das wäre eine Indigo-Lantern, die letzte verbliebene. Meiner Meinung nach. Ich meine, die hatten diesen ganzen Indigo-Schreiber. War am Anfang mal der Anführer der Blue-Lanterns. Nicht Indigo? Das weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall eine blaue Laterne. Und soweit ich weiß, auch der Anführer von denen. Ja, das kann auch sein. Soweit ich weiß, ist auch vollkommen egal. Und die sind da ja auf Mogo. Und Mogo ist ja eigentlich auch so wirklich eine totale Stilikone von dieser ganzen Green Lantern-Geschichte, weil Mogo doesn't socialize. Man weiß das ja, ne? Er geht nicht gern unter Menschen. Dann eben auch so die eine Szene, wo dann Hal Jordan sagt so, hey, du bewahrst hier einfach auf einem Ast deinen Ring auf und Mogo sagt, ja, wieso, dann können auch die Eichhörnchen damit spielen, das ist doch super. Und dann siehst du so ein kleines Eichhörnchen, das mit dem Ring spielt. Mhm. Und dann auch dachte, Badge? gibt's Badge in der aktuellen Kontinuität? Der war doch noch in Justice League of America. Da war er noch. Wo? Der ist da irgendwie, glaube ich, zu Simon Bass auf die Erde gekommen. In JLA jetzt, in der aktuellen von Jeff Jones. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann sein, habe ich dann wahrscheinlich. Ich meine, wenn die da eine blutkotzende Katze haben, wieso sollen die auch nicht ein grüne Leuchte Eichhörnchen haben? Ist genauso bescheuert. Und dann beschweren wir uns über redende Katzen bei Batman. Ja, wieso? Das war auch ein beschissenes Heft. Ach, jetzt doch. Ja, wieso? Ja, habe ich das hier bestritten? Ach, ich habe gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, an dem Heft gibt es nicht viel zu verteidigen. Ja, also okay. Hör mir doch zu! Ich höre nicht zu! Und jetzt kommst du noch mit Superman Unchained. Oh ja, genau. Superman Unchained. Superman Unchained ist von Scott Snyder und Jim Lee. You don't say. Steht ja auf dem Cover. Superman Unchained Ausgabe 1. Von Panini? Von Panini Comics. Scott Snyder hat's geschrieben. Jim Lee gezeichnet. Und in der deutschen Version sind Ausgabe 1 und 2 der US-Version enthalten. Das Ganze beginnt damit, dass wir Superman sehen, der einige Raumstationen aufhält, die einfach so aus dem Himmel fallen und wie auch Bomben auf irgendwelche Orte auf der Welt abgefeuert werden. Und zuerst wird die Cyberterroristenorganisation Ascension verdächtigt, aber Superman hat somit das Bauchgefühl, dass da Lex Luthor irgendwie mit zusammenhängen muss, obwohl er eigentlich gerade im Gefängnis ist und mal wieder praktisch verspricht, sich zu verbessern. Also Superman startet dann eine Untersuchung, trifft auf Lois Lane, Jimmy Olsen, General Sam Lane, der auch sehr tief in dieser Verschwörung dann reinsteckt. Ja. Und noch einen gewissen Playboy aus Gotham, der sich gerne nachts ein Fledermauskostüm ansieht und in einer Höhle rumrennt. Was auch noch interessant ist, es taucht ein Alien auf, das sehr ähnliche Kräfte hat wie Superman, aber auch nochmal um einiges mächtiger ist als er selber. Das ist The Wrath. Ja, das ist Wrath. Man merkt so ein bisschen, das wird der große Gegenspieler in den nächsten Heften. Ja. Jim Lee bin ich kein besonders großer Fan von. Nicht? Ich find ihn manchmal ein bisschen überbewertet. Also viele halten ihn so für den größten Zeichner, den DC überhaupt hat. Ja, das ist er definitiv nicht. Also da gibt es auch zwei, drei bessere Leute, die auch einfacher zeichnen als er und weniger detailliert. Aber ich finde, er ist so jemand, ihm geht selten was schief. Er macht das sehr ordentlich und sehr, sehr... sehr routiniert. Ich glaube, das ist es. Und er zeichnet auch wirklich sehr langsam. Deswegen gab es dann ja im Januar, glaube ich, auch nochmal diesen Skip-Month, wo die einfach mal ein Heft ausgelassen haben, weil er einfach auch mit der Zeit nicht mehr auskam. So, aber er macht das. Also Jim Lee finde ich ein wahnsinnig, oder unabhängig davon, ob man ihn jetzt über den grünen Klee lobt oder sowas, weil Jim Lee finde ich eigentlich, kann ich nichts gegen sagen. Aber hier, ich will nämlich jetzt hier jetzt eigentlich auch loben, passt er wirklich gut, weil halt dieses sehr cineastische, bombastischen Zeichenstil, er passt einfach zu Superman. Wie soll ich das denn wissen? Ne? Dann will ich da was verteidigen und dann lobst du auf einmal was. Also, wo kommen wir denn da hin? Vielleicht solltest du mich ausreden lassen. Deine Idee. Ja, und die Story ist angenehm vielschichtig. Wir müssen nicht auf Action verzichten, also du hast da immer noch sehr spannende Kampfszenen, halt sehr toll gezeigt, wie Superman dir diese Leute da rettet. Meistens hat man ja so, Superman rettet irgendwelche Leute aus irgendwelchen Katastrophen, was halt auch da hier drin und klasse in Szene gesetzt. Liest sich sehr gut. Ist auf jeden Fall meine Kaufempfehlung jetzt in nächster Zeit. Kommt monatlich bei Panini auch. Ja, genau, kommt jetzt auch regelmäßig und ich würde das auf jeden Fall denen empfehlen. Ich weiß nicht, Geoff Johns Justice League ist mir im Moment ein bisschen zu flach, bin ich nicht so der große Fan von und ich habe bisher auch so mit alles gelesen, was da erschienen ist und es wird auch nicht wirklich besser oder anders. Und ja, was ich so ein bisschen im Gefühl habe, der Justice League stehen einfach oft diese Events im Weg. Und die haben jetzt die letzten zwei Jahre einfach auch gebraucht, die Justice League auf diese ganzen Events vorzubereiten. Das wird sich wahrscheinlich auch nochmal ändern, wenn die neue Ausrichtung jetzt nach Forever Evil kommt, dass dann vielleicht nochmal eine ganz interessante Geschichte erzählt wird. Aber so insgesamt hast du durchaus recht, dass die Justice League, zumindest die normale Superman, Wonder Woman, Batman Justice League relativ platt ist. Hast du den Eindruck, dass Superman anscheinend der Superman-Comic ist, den man in der 052 lesen kann? Oder denkst du, dass es da noch andere Alternativen gibt? Du hattest, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob das im Podcast war, Adventures of Superman angesprochen. Das sind, glaube ich, immer so kürzere, in sich gehaltene Geschichten. Ja, Adventures of Superman ist eine wöchentliche digitale Serie. Die kommt, glaube ich, immer montags raus. Und da sind die Stories ungefähr, ja, mal so drei Kapitel lang oder auch nur ein oder zwei. Mhm. Und meiner Meinung nach ist Adventures of Superman genau die Superman-Serie, die man lesen möchte, wenn man eben keinen Bock auf Crossover hat. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt von Action Comics nur die zweite Hälfte von Grant Morrisons Run gelesen, den ersten Teil nicht mal, und einzelne Superman-Hefte zwischendurch. Und mein Eindruck ist, dass dieser No 52 Superman einfach von dem, was er mal früher war, so weit entfernt sein kann, als wenn es ein ganz neuer Charakter wäre. Und diesen wirklichen klassischen Superman, der für sich einfach steht und alleine arbeitet, den bekommt man eigentlich in Adventures of Superman. Und jetzt habe ich natürlich im Vorfeld schon gehört, dass eben auch Wonder Woman und Batman da drin auftauchen. Da haben wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, da im Bonusmaterial von der letzten Sendung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht das, was ich lesen möchte von Superman, sondern ich möchte Superman-Geschichten lesen und nicht Superman und Wonder Woman oder Superman und Batman und keine Ahnung. Ich möchte einfach mal eine gute einzelne Geschichte, die das Konzept Superman halt eben beleuchtet. Und das schafft meiner Meinung nach nur Adventures Superman. Ich weiß nicht, also mich hat das halt jetzt nicht wirklich gestört. Es sind auch, ich hab's aber auch nicht gelesen, Wonder Woman rum, der Rennen. Man hat immer noch, übrigens von Dustin Nguyen gezeichnet hat, immer so kleine Zwischenspiele in dem Heft, wo dann einmal wird der Jimmy Olsen näher beleuchtet. Der arbeitet ja jetzt von Morgan Edge. Oh. Weißt du noch? Wurde ja von Jack Kirby geschaffen. Ja, der war innerhalb dieses Force World Mythos war da ja da drin. Ja, genau. Und dann noch einmal eine kurze Sequenz mit Batman. Du gibst es mir ja gleich noch mit, dann lese ich das gleich erstmal. Gesagt, ich werde mich da gleich mal reinwerfen und gucken, wie es ist. Ich bin hochgespannt, ob das die Vorschusslorbeeren, die es jetzt im Internet geerntet hat und auch das ganze Kritikerlob oder sowas, ob es das wirklich verdient hat, weil die Leute sind da unheimlich begeistert drüber und viele Leute sagen, das ist genau die Superman-Serie, die man jetzt lesen sollte. Ich bin da wirklich gespannt. Und ich habe auch extra jetzt gewartet, bis es im Studio das holst, weil es kann ja nicht sein, dass du immer bei mir mitliest. Also meiner Meinung nach hat es das voll verdient. Also meine Erwartungen an das Heft wurden erfüllt. Wem Grant Morrisons Superman zu strange war und der mit Scott Lobdell auch nicht wirklich warm geworden ist, er sollte wirklich diesen Heft nochmal eine Chance geben. Okay. Super Heft, finde ich. Ja, Max, ihr habt Post gekriegt. Ja, genau, vom Plemplem Verlag. Achso, ich dachte vom Gerichtsvollzieher. nee, vom Plemplem Verlag. Ich war ich ganz überrascht, dass wir so ehrenwerte Post bekommen. Und in dieser Post war ein kleines Heftchen. Und zwar die erste Preview zum zweiten Heft von The Changer. The Changer war im letzten Sommer sowas wie ein totaler Überraschungshit für mich, zumindest. Weil, wenn man über The Changer so eines sagen kann, dann ist es wahrscheinlich, dass es der erste ernstzunehmende Superhelden-Comic ist von deutschen Autoren. Wir gucken uns ja gleich auch nochmal Captain Berlin an. Der war sicherlich Vorreiter, ist aber allerdings auch sehr parodistisch. Und es gibt immer mal wieder so, es gibt irgendwie so The Kakerlak oder sowas. Das ist auch eher so eine Gesellschaftskritik als ein Superhelden-Comic. Oder Cider-Man. Das ist dieser besoffene Typ, der so aussieht wie Quicksilver von Marvel. Und das ist aber irgendwie auch alles eher parodistisch. Und The Changer ist wirklich auch der erste wirklich ernst gemeinte Superhelden-Comic aus Deutschland. Ich habe im letzten Jahr das Heft auf Nerd Nerd Nerd schon mal reviewed. Die Review verlinke ich dann auch nochmal hier in den Shownotes. Du hast es gerade gelesen, das erste Heft. Wie fandest du es? Ich war angenehm überrascht. Also so vom Cover her habe ich mehr so eine typische Superhelden-Story erwartet. Ja. Aber tatsächlich fand ich, dann hat es gar nicht mal so viel mit Superhelden zu tun. Was man natürlich in The Changer 1 ganz deutlich sieht, ist ein relativ harter Bruch in der Mitte, was die Zeichnung angeht. Ah ja, genau. Was halt erst noch, also von der Qualität her, ich will jetzt nicht schlechter sagen, weil schlecht ist das auch nicht, was da passiert, aber du hast einen deutlichen Anstieg der Qualität in der Mitte. Also es macht wirklich einmal so Cut und dann hast du auf einmal eine wirklich gute künstlerische Leistung. Die Leute entwickeln sich da also wirklich auch weiter. Du hast, die Geschichte ist eben von Chris Kläuber, gezeichnet ist es von Tommy Wagner und koloriert ist es von Bouncy. Du merkst einfach, wie die Jungs da wirklich von Seite zu Seite besser werden. Das ist ein Wahnsinn. Das ist auch eine Sache, die ich auch über die Preview sagen kann. Das ist künstlerisch, führt es eigentlich das fort, was in der ersten Ausgabe schon da gewesen ist und verbessert es nochmal. Also mich hat beispielsweise, ich nehme das mal eben hier weg, ja genau, die Seite. Die hat mich wahnsinnig eigentlich komplett weggebumst. Danach kann ich das überhaupt nicht sagen, weil hier im Hintergrund siehst du wirklich, also die Gebäude sind so ein bisschen im Nebel und zeig nochmal. Hier, also eben auch diese Turmspitze. Ah. Ne? Und dann auch die Koloration, auch die Lichter und Schatten, Licht- und Schatteneffekte. Ich verstehe, ich könnte so kolorieren. Du kannst so kolorieren, weil Bouncy erklärt es hier hinten im Bonusmaterial vom Heft auch nochmal, wie das alles geht. Ach, krass. Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich braucht, ist wahnsinnig viel Zeit. Und ich bin der festen Überzeugung, es ginge auch mit weniger Zeit, wenn man sich einfach einen Tacken weniger Mühe gäbe. weil Marvel und DC kriegen das ja irgendwie auch hin, jeden Monat ein Heft rauszubringen. Hm. Und es sieht trotzdem okay aus. Nicht immer super gut, aber da sind eben auch Leute am Werk, die eine gute Koloration hinkriegen. Und die schaffen es einmal im Monat, ein Superman-Heft rauszubringen. Die drei Jungs brauchen für die Changer immer ungefähr, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben, ein paar Monate, glaube ich, bis so eine Geschichte wirklich mal fertig bearbeitet ist. Und ich habe im Internet, bei YouTube gab es das mal, ein Video gesehen eben von Bouncy, wer auch das Ganze nochmal eben vorgemacht hat, die einzelnen Schritte und erklärt hat, wie das da funktioniert. Und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und man sieht an jeder Seite auch die Zeit, die in die Koloration reingegangen ist. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Comic-Serie so weitergeführt wird, dass da sich daraus wirklich was irgendwas Großes entwickelt. Woran ich jetzt gerade denken musste, war, du kennst ja auch die US-Comic-Serie Invincible, ne? Ja. Ja, genau. Ich meine, die hätte ja ähnlich angefangen, oder? Invincible war ja von Anfang an eher ein Parodie-Comic, ist aber über die Zeit ja zumindest ein ernsthaftes Superheldenheft geworden. Und dann also auch mit sehr tiefgehenden Stories. Das Problem eben ist, Plemplem ist noch relativ klein, ist eben kein Verlag, der jetzt innerhalb einer großen Comic-Industrie, so wie es in Amerika ja ist, irgendwo verankert ist. Also ich wäre froh, wenn es zumindest bei diesem einen Heft im Jahr bleibt und die Story dann zumindest vielleicht in 3 oder 4 Jahren dann tatsächlich mal zu Ende ist. Das würde mir schon reichen. Und dann kann man ja überlegen, ob man nicht vielleicht noch eine größere Story erzählen möchte oder vielleicht mal die Frequenz erhöht, in denen die Hefte erscheinen. Weil wenn man von Plemplem Productions eine Sache sagen kann, dann, dass die wirklich auch nach so einer Methode arbeiten, wie es auch große Comicstudios tun. Nämlich, du hast Autoren, du hast Zeichner, du hast Koloristen. Das machen so viele andere deutsche Comiczeichner und Verlage arbeiten eigentlich nach dem Schema. Du hast einen Zeichner, der macht alles und dann geht er damit zu einem Verlag und der Verlagschef sagt, will ich nicht, finde ich doof, sieht kacke aus, Rob Liefeld auch nicht, bla, ne? So. Was hat Rob Liefeld gesagt? Das ist nicht lustig, Rob Liefeld ist nicht lustig, so. Ja, vergessen wir es. Ich würde mich vielleicht auch mal drüber freuen, wenn sowas gemacht wird, von wegen 6 Einzelhefte und dann ein Sammelband. Ne? Auch so nach diesem amerikanischen Prinzip, da vielleicht auch mal hinzugehen. Aber das ist wohl auch eher ein Wunschtraum. Ich wäre froh, wenn ich einfach, wenn die Story auch tatsächlich zu Ende erzählt wird und nicht immer wieder nur angekündigt wird, ja, wir machen es, und dann kommt es aber nicht, wie bei so vielen anderen, auch deutschen Comic-Verlagen, weil dann irgendwo die Zeit und das Geld beim Zeichner fehlt oder das Durchhaltevermögen vom Verlag. Ja, macht weiter so, Plemplem Verlag. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ich kann bald Ausgabe 2 lesen und dann auch irgendwann Ausgabe 3. Wir werden sehen. Ich habe die erste Ausgabe von My Little Pony Friends Forever aus dem IDW Verlag. Ist ein One-Shot oder eine neue Serie von One-Shots. Kleine abgeschlossene Geschichten aus der wunderbaren Welt der lustigen kleinen Ponys. Die Comics sind ja dann auch nochmal ganz anders als die TV-Serie. Noch abgedrehter, noch lustiger, noch verdrehter. Und da ist diese Ausgabe eben auch keine Ausnahme. Und zwar geht es hier darum, dass in Ponyville ein Backwettbewerb stattfindet. Pinkie Pie möchte da gerne dran teilnehmen und Applejack kommt nur zufällig da rein, weil sie für eine andere Teilnehmerin gehalten wird. Das Ganze endet in einer unfassbaren Tortenschlacht. Ist schweinewitzig, also ich habe mich totgelacht. Ich habe lange bei einem Comic nicht mehr so laut gelacht wie bei diesem hier. Ist ein bisschen irrsinnig gezeichnet, ist aber genauso verdreht wie die anderen. Also ist auch jetzt nicht irgendwie ein bekanntes Team von Zeichnern oder Autoren, sondern das sind jetzt ganz neue Leute. Diese One-Shots treten an die Stelle von dieser Microseries-Reihe, das also verschiedene Charaktere in den Mittelpunkt gestellt hat. Das sind, wie gesagt, abgeschlossene Geschichten, die nicht in so einem größeren Story-Arc verankert sind. Und zudem kommt, ich habe hier noch ein Variant-Cover, Ausgabe 1 mit dem Subscription-Variant. Das ist ein unheimlich lustiges Cover von Andy Price, wo einfach die ganzen Charaktere von My Little Pony nochmal mit so ganz lustigen kleinen Begebenheiten gezeigt werden. Spike und Twilight Sparkle, wie die eben anfangen, weil Twilight Sparkle hat ja jetzt seit ein paar Folgen eben. Ja, mach euch Kraft, also. Pegasus-Züge? Sie ist jetzt eine Prinzessin. Sie ist ein Alicorn. Oh. Vorher war sie ja nur ein Unicorn, jetzt ist sie ein Alicorn, genau wie die Prinzessin. Weil sie ist jetzt eine Prinzessin geworden. Ist das nicht der Traum von allen kleinen Mädchen, eine Prinzessin zu sein? Keiner will Königin sein. Nee. Weil das bedeutet wieder Verantwortung. Richtig. Ich will auch eine Prinzessin sein. Nein. Und dann eben das oh, auch Cindy aus Marzahn. Auch ein lustiges Heft. Kann man mal lesen. Und dann habe ich hier noch ein deutsches Comic. Wird ja auch mal Zeit, dass wir ein bisschen was aus Deutschland machen. Und zwar habe ich hier die erste Ausgabe von Jörg Buttgereit, Captain Berlin. Oh, cool. Captain Berlin ist eine Figur, die gibt es schon seit 1982. Und zwar ist die Figur zum allerersten Mal aufgetreten in einem, ich glaube, Theaterstück oder sowas. Und war von vornherein auch geplant als so eine Persiflage auf Superhelden. Dann gab es irgendwann die ersten Hörspielvarianten davon und so weiter und so fort. Alles so ein bisschen Underground, oder? Das kommt aus dem Weißblech Verlag und der Weißblech Verlag ist Underground. Man versucht sich hier optisch auch wirklich ans Golden Age ein bisschen anzubiedern. Es ist aber so unheimlich drüber. Also jeder Superheld, der irgendwie gegen Nazis kämpft, ist sowieso schon mal ein totaler Gewinn irgendwo. Und in der ersten Geschichte kämpft er halt gegen Hitler. Was viele Golden Age-Helden ja auch gemacht haben. Superman, Captain Marvel, Captain America. Die Reihe ist lang an Helden, die gegen Hitler gekämpft haben. Hat Batman mal gegen Hitler gekämpft? Nee, ich glaube wirklich nicht. Vielleicht mal gegen Nazis in einer der ersten Geschichten. Ja. Aber ich glaube, Hitler hat er nie konfrontiert. Und der Comic Captain Berlin vs. Hitler basiert auch grob auf einem Theaterstück eben, was es, glaube ich, 2009 auch auf DVD gab. Und auch grob auf einem Hörspiel namens Captain Berlin vs. Dracula. Das Hörspiel gibt es noch zum Runterladen auf der Webseite des WDRs. Mhm. Verlinke ich nochmal. Oh, und die zweite Geschichte heißt Captain Berlin trifft Fukuda, die Bestie von Fukushima. Und auch das gibt es als Hörspiel. Ist also ziemlich cool. Ich habe es beides noch nicht gehört. Den ersten Teil davon habe ich auf... habe ich auf dem Rechner schon und habe ich da noch nicht reinhören können, zeitlich. Es ist toll gezeichnet, es ist knallbunt und totale Persiflage. Wenn man davon auch mal eine Ausgabe ergattern kann, sollte man das mal mitnehmen. Kostet einen knappen Fünfer, ist also auch nicht zu teuer. Voll in Farbe, was auch für Weißblech nicht unbedingt immer der Fall ist, auch wenn die vieles von ihrem Zeug in Farbe veröffentlichen, manches aber auch in Schwarz-Weiß. Meiner Meinung nach für jemanden, der Superhelden mag und auch mal einen deutschen Superhelden erleben möchte, er darf hier auf jeden Fall nicht zugreifen und sich auch an dem restlichen Captain Berlin oder Jörg Buttgereit Universum mal ein bisschen delektieren. Der hat nämlich zusammen mit Thilo Gose-Johann viele seiner Sachen eben auch über Theaterstücke oder auf DVD gebracht. Thilo Gose-Johann ist der Bruder von Simon Gose-Johann. Den kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Elton vs. Simon. Ah. Ne, diese Pappnase ist das. Und davon eben der Bruder. Und Simon Gose-Johann und Thilo Gose-Johann haben eben so in den späten 90ern, Anfang der 2000er auch eben Trash-Filme gemacht. Einer davon ist Captain Cosmotic, wo die im Prinzip in Superheldenkostümen auf dem BMX-Rad durch die Gegend fahren. Und ein anderer Film, den die beiden zusammen gemacht haben, ist Operation Dance Sensation. Lol, worum geht's da? Keine Ahnung, total Schwachsinn wahrscheinlich. Die haben aber eben auch gemeinsam Fernsehen gemacht, so Comedy Street, Leute auf der Straße verarschen und sowas. So. Hier steht es nochmal, genau, der Film, in dem Captain Berlin zum ersten Mal aufgetreten ist, kommt von 1982, Retter der Welt hieß der. Und danach wurden dann Captain Berlin vs. Dracula wurde verfilmt auf das Bühnenstück eben. Mhm. Mein Comic-Tipp für dieses Mal. Ja. Dann habe ich hier die erste Ausgabe aus der Bit-Zombie-Reihe von Fred Perry aus dem Enactic Press Verlag. Der Enactic Press Verlag ist in meinen Augen gerade so ein bisschen ein Aufreger, weil der Verlag stark mit Terminschwierigkeiten zu kämpfen hat. Das regt mich ein bisschen auf. Ich warte jetzt seit August 2013 auf ein Heft, was jetzt schon wieder verschoben wurde und schon wieder verschoben wurde und schon wieder verschoben wurde. Bei diesem Heft ist das nicht anders. Zweite Ausgabe, 16-Bit-Zombie, ist auch schon wieder verschoben worden. Damit eben auch die dritte und vierten Ausgaben. 32-Bit-Zombie und 64-Bit-Zombie, das geht also noch wahrscheinlich noch bis 128 oder 256-Bit oder 512 oder 1024-Bit-Zombie. Die Geschichte ist grob. Also wenn man Wreck-It Ralph gesehen hat, hast du den gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Die Geschichte in diesem Comic fängt im Prinzip genau an der Stelle an, wo Wreck-It Ralph aufhört. Allerdings mit anderen Charakteren. Du hast eben die gleiche Videospielwelt, allerdings mit etwas verzerrten Charakteren. Du findest aber witzigerweise genau die Figuren wieder, die auch in Wreck-It Ralph drin sind. Es spinnt diese Welt aber nochmal einen Tacken weiter. Nämlich der Bösewicht, in diesem Fall Zilla, kommt dann aus seinem Gamehopping zurück. Und alle sagen, ach guck mal, er ist ein Guter geworden, dadurch, dass er halt eben durch die verschiedenen Spiele gewandert ist. Und wenn er das kann, dann kann das ja jeder. Und das kriegt der Zombie mit. Und der Zombie ist unbeliebt bei den anderen Figuren in der Videospielwelt und sagt, denkt sich so, ach, da fängt er jetzt auch mit Gamehopping an. Und fängt dann an, durch die Videospielwelt zu reisen und infiziert alle mit dem Zombie-Virus. Oh. Das Ganze endet halt in einer ganz schönen Splatterei. Und es ist ein ganz, ganz frecher Rip-Off von Wreck-It Ralph, weil man wirklich merkt, da sind 1:1 die Figuren drin, halt nur ein bisschen optisch verändert, aber es gibt eben dieses kleine Mädchen in dem Rennwagen, es gibt diesen Zilla, der im Prinzip Wreck-It Ralph ist, es gibt so einen Mario-Verschnitt, die heißen alle auch ein bisschen anders in diesem Comic, weil es ist eine Parodie eben. Es geht aber genau den einen Schritt weiter, den Wreck-It Ralph nicht gehen wollte, nämlich so eine Interaktion zwischen den Videospielfiguren zu machen. Und dazu kommt noch eine unfassbar lustige Zombie-Splatterei. Und wenn man mal sehen wollte, wie ein Zombie den Kopf von Link abfrisst, ne, das darf man sich hier mal geben. Ist leider in Schwarz-Weiß, was ich ein bisschen schade finde, aber Interactive Press ist eben auch ein kleiner Verlag. Aber ich bin der Meinung, der Comic hätte dadurch, dass er in Farbe gebracht worden wäre, vielleicht nochmal ein bisschen was gewonnen. Ich bin der festen Überzeugung, der wäre in Farbe wirklich nochmal wirklich schöner rübergekommen, weil einfach Videospiele und so sind sehr bunt. Es gibt auch zwei verschiedene Cover. Mir gefällt dieses Pixel-Cover auf der Rückseite wesentlich besser, weil du hier wirklich auch eben so Mario und den Hund aus Duck Hunt und Mega Man und sowas in so einer Zombie-Variante hast. Also das Back-Cover gefällt mir da um Ecken besser. Ich freue mich sehr auf 16-Bit-Zombie, auf den zweiten Teil dieser Reihe. Leider werden wir da wohl noch bis, ich weiß nicht, Weihnachten 2017 warten müssen, bis die Hefte rauskommen. Was ich sehr schade finde, weil der Verlag, ich weiß nicht, woran es liegt, weil der Verlag ist auch mit Informationen, wie gesagt, nicht besonders freigebig und gibt nicht so viel nach außen hin raus. Wir haben, wie hieß der Film? JLA Adventures? Ja, JLA Adventures Trapped in Time geguckt. JLA Adventures, war das der erste Teil dieser Reihe? War das zum ersten Mal irgendwie ein Film aus dieser... Ja, ich glaube, das wird eine ganze Reihe. Also das soll eine ganze Reihe werden auch. Ich denke schon, so nach dem Format zu urteilen. Mhm. Und zwar gab es den Film jetzt exklusiv in dieser amerikanischen Kaufhauskette Target zu kaufen. Und ich bin gestern mal spontan nach Amerika in so ein Target und habe so eine DVD mitgebracht. Ne? Na, die haben wir uns gerade angeguckt. Hust, hust. Hust, hust. Hust, hust. Was ich im Vorfeld schon gehört hatte, war, dass das so ein bisschen so Grant Morrisons Justice League ist. Das ist es irgendwie gar nicht, oder? Nee, keine Ahnung, wo du das gehört hast. Das haben die bei Major Spoilers gesagt. Allerdings das Logo, was da ganz zu Anfang war, das war 1A JLA, Justice League. Also nicht mal nicht Justice League of America oder sowas, sondern tatsächlich JLA, was ja auch Grant Morrisons Justice League Version war. Das hieß ja auch nicht Justice League of America, sondern wirklich plain old JLA Volume 1. JLA steht doch für Justice League of America. Nein, aber das Volume von Grant Morrison hieß JLA. Das hieß nicht, das war auch JLA Volume 1. Ja. Die Serie hieß nicht Justice League of America, die hieß JLA. Ach so. Ja. Ja, weil Justice League of America gab es ja seit 1960. Ne? Mhm. Das wurde ja eingeführt und die lief dann ja auch durch bis in die 90er Jahre, bis es dann wirklich dann gerebootet wurde mit Grant Morrison und Mark Waid und dann umbenannt wurde in JLA. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich weiß sowas. Weiß der Geier. Dafür weiß ich andere Sachen nicht. So. Was das ist, könnt ihr euch selber aussuchen. Möchtest du mal die Story zusammenfassen? Du bist wohl der Story-Zusammenfasser von uns beiden. Ach ja, ich versuche es mal. Da kommt der Bus. Also, die Geschichte fängt damit an, dass die Legion of Doom irgendwie am Nordpol oder Südpol einen bösen Plan ausführen. Meanwhile at the Legion of Doom. And this new plan will crush the Justice League once and for all. But more importantly, it's time to draw names for Secret Santa. It's team building, people. Sie versuchen den die ganzen Gletscher oder so durch irgendwelche Eisstrahlen, die sie durch Satelliten im Weltraum angebracht haben, ja, dann zum Wachsen zu zum bringen, Wachsen ne? zu bringen, genau. Und dadurch soll sich dann irgendwie das Wasser soll sich zurückziehen, ja, genau, um dann Land hervorzubringen, was denen schon gehört. Ja, praktisch Black Manta steht daneben und sagt dann Land we already know oder irgendwie sowas. Und das ist so ein typischer Lex Luthor Plan, wie er dann auch in den Superman Filmen immer gewesen ist. Wir schaffen einfach neues Land und verkaufen es dann teuer, versuchen so die Welt an uns zu reißen. Wirklich viel Sinn macht das nicht, aber ist ein bisschen blöd. So ein typischer, also die sind auch aus diesen ersten Superman Filmen eben auch so ein typischer Lex Luthor Plan eigentlich. Ja, genau. Ja, es geht dann ja noch weiter. Ja, genau, es geht dann noch weiter. soll ich dann übernehmen? Nee, ich schaff das schon. Einen Moment. Du schaffst es. Max. Darf ich jetzt auch weitermachen? Ach, bist du soweit? Ich wollte das nur ein bisschen überbrücken jetzt. Ja, okay, also es kommt dann dazu, dass... Go, Max, ich mein's ernst, geh. Nein, ich bleib jetzt hier. Also es kommt dann dazu, dass die Legion of Doom natürlich am Verlieren ist, weil die Justice League ist klar im Vorteil. Und Captain Cold rastet ziemlich aus und lädt dann das Doomsday-Device, das die ja aufgebaut haben. Und das führt dann alles dazu, dass Lex Luthor dann eingefroren wird und die den nicht mal wiederfinden. Genau. Und dann wechselt die Szene zu der Zukunft und dann sieht man so Lex Luthor im Brocken Eis eingefroren. Ja, also die Szene wechselt ja zur, also in die Zeit der Legion of Superheroes. Genau. Hast du irgendwie zwei Charaktere, Dawnstar und Karate Kid, die dann in so einem Superheldenmuseum. Ja, so ein Superheldenmuseum praktisch so, wo Luther Gold auch später seine. Ist das Gleiche? War da nicht im 25. Jahrhundert? Nee, die sind nicht im gleichen Jahrhundert, aber so, genau, in der Art. So ein Superheldenmuseum. Typisches Superheldenmuseum. Und da finden sie halt den eingefrorenen Lex Luthor. Ja. Und befreien ihn versehentlich. Ja, genau, so kann man das ausdrücken. Und Lex Luthor überwältigt die dann. Und steht dann da ein Artefakt. Das ist so ein komisches Stundenglas, wo der Schurke Time Trapper drin eingesperrt ist. Mhm. Und mit dessen Hilfe, so Time Trapper hat so die Kontrolle über die Zeit und kann so Zeitreisen ermöglichen und dadurch kommt er halt wieder in die Vergangenheit und gruppiert die Legion of Doom dann neu. Mhm. Und dann versucht die Legion of Doom in die Vergangenheit zu reisen, nach Kansas, gerade in dem Moment, wo die Kents dann Superman als Baby finden. Ja, und dann versuchen die Entstehung der Justice League zu verhindern, indem sie die in der Vergangenheit auslöschen. Die Geste meinte, du hast genug Plot verraten. Und so ein Paradox auslösen. So, ja, genau. Tatsächlich ist das ungefähr schon die Hälfte des Filmes. Ja. Und so lange braucht der Film eben auch, um den Plot zu erzählen. Ja, ich schon. Was ein bisschen doof ist, weil danach passiert eigentlich großartig nicht mehr so viel, ne? Mhm. So ein handlungsrelevanter Story, ne? Ja. Natürlich werden wir nicht verraten, dass die Justice League am Ende gewinnt. Aber es endet ein bisschen mit einem Cliffhanger. Das ist ganz angenehm. Es endet tatsächlich mit einem Cliffhanger oder, ja, nicht unbedingt mit einem Cliffhanger, aber so mit einem offenen. Ja. So endet sehr offen und auch durchaus mit der Möglichkeit, da nochmal einen zweiten Teil entstehen zu lassen oder vielleicht auch eine Filmserie. Wie wir ja eben auch festgestellt haben bei Justice League War, dass da durchaus eben jetzt auch eine Reihe entsteht bei diesen DCUAOMs. Und ich fände es für diese Filme, für diese JLA Adventures Reihe eben auch nicht schlecht, wenn da wirklich eine Filmreihe entstehen würde, weil wenn Cartoon Network, DC, Warner jetzt auch nicht dazu übergehen möchte, eine neue Zeichentrickserie zu produzieren, weil das ist immer teurer und verkauft sich dann im Zweifelsfall auch nicht besonders gut, dann wenigstens hinzugehen und wir machen regelmäßig Filme, ganz egal, ob man jetzt das New 52 Universum nimmt oder dieses New 52 Film Universum nimmt oder dieses etwas klassischere JLA Adventures Universum. Gut. Dann reden wir mal zuerst über den Look des Films, weil der ist ja ein bisschen anders. Ne? Also mich hat das sehr erinnert an so klassischere Varianten der Justice League, also 90er Jahre definitiv. Mhm. Also die Kostüme sind sehr 90er Jahre mäßig. Ich glaube bei Batman sogar eher Neil Adams. Ja, doch, mich hat das alles sehr so praktisch eine modernisierte Form der Super Friends erinnert. Und ja, die haben auch ganz klar auf die Super Friends angespielt, vor allen Dingen in dem Vorspann, wo man die Legion of Doom und die Justice League dann auch aufeinander genau, zufällig gesehen zusammen, hat. Genau, das war im Prinzip 1:1 der Vorspann der Super Friends fast. Kann es vielleicht sogar sein, dass Target noch irgendwas mit den Super Friends zu tun haben, dass die daher vielleicht noch diese Rechte haben? Wie das rechtlich genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Nur das ist einfach ein Marketing-Gag. Also das wird häufiger gemacht, dass dann Exklusivmaterial bei irgendwelchen großen Kaufhausketten verkauft wird. Mal ist es Walmart und dann gibt es jede größere Kaufhauskette. Ich glaube Hastings auch hat eigene Variant-Covers für bestimmte Geschichten. So dementsprechend, dass also Exklusivverträge geschlossen werden zu Kaufhausketten, ist eigentlich sehr üblich. Mhm. Die dann auch erstmal exklusiv oder dauerhaft exklusiv eben diese Zeichentrickfilme verkaufen dürfen. Wie das jetzt rechtlich genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Also ich denke, man hat einfach einen Ansatz gesucht, irgendwas zu finden, was möglichst weit weg ist von dem, was gerade in den Comics passiert. Und das auch ganz klar davon abzugrenzen. Mhm. Weil DC eben auch mit in den Filmen jetzt auch so stark mit der New 52-Version ihrer Charaktere nach vorne geht, auch wenn sie eine eigene Interpretation ist natürlich. Weil das ist auch das, worauf Bruce Timm immer einen großen Wert legt. Nur dieser Film wurde eben nicht von Bruce Timm und seinem Team gemacht. Und das sieht man eben auch ganz stark an jeder Ecke. Jetzt nicht so goofy, aber trotzdem noch lustig genug, dass es eben für Kinder ansprechend ist. Ja, genau. Aber auch jetzt nicht so bierernst wie Justice League War war, was wir jetzt eben uns angeguckt haben. Ne? Und genauso wie so eine modernisierte von der Superfans muss man sich dann den Film auch so vorstellen. Ja. Man kann es auch als Erwachsener oder so als älterer Comic-Fan, so in unserem Alter, dann auch wo ansehen. Mhm. Teilweise driftet es ein bisschen ins Alberne ab. Es ist manchmal sehr albern, ja. Ja, mit der Szene da, wo die um das Baby Clark richtig, kämpfen. Das hab ich ja doch gesagt, das war so eine Szene bei Scooby-Doo, wo die dann durch diese ganzen Türen rennen. Und so ungefähr war das auch, wie die dann von Feld zu Feld über diesen Feldweg sich um dieses Superman-Baby dann kümmern. Und du hast halt eben auch so diese lustigen und niedlich aus oder freundlich aussehenden Varianten von der Legion of Doom, also eben auch dieser sehr cartoonige Cheetah, diesen Toyman, der aussieht wie diese Marionette den es ja auch im DC Robot Chicken Special gab eben. Somebody's going to get a big surprise. Oh, a new rule this year, everybody. No exploding toys. Hey, I'm literally the only one affected by that rule. I still have a scar in my forehead from Christmas 2004, you dumb butthole. It's how I express love. Tatsächlich kommt der nur so in den Super Friends Cartoon vor. Ach so? Ja, ich glaube, da kommt dieser ganze Look her. Weil mich auch diese Zusammenstellung dieser Legion of Doom, ich habe die Gruppe gesehen und ich denke so, ach guck mal, da Robot Chicken Special. Weil das genau dieses Team eben auch ist, was da so auf die Schippe genommen wird. Der Einzige, der da eigentlich noch gefehlt hat, war Brainiac. Ja, Brainiac so ein bisschen und wer war da noch? Scarecrow, genau. Da wollte ich jetzt auch drauf hinaus, auf Scarecrow. Der fehlte da so ein bisschen. Und ich denke, dann hätte man irgendwo auch zu viele Figuren gehabt und so. Mhm. Und du hattest jetzt so die Möglichkeit, eben diese Legion of Doom auch in zwei Teams aufzuspalten. Und Green Lantern wurde dann durch Cyborg ersetzt. Ja, wahrscheinlich aber auch einfach nur, um das mit den Comics aktuell ein bisschen mehr zusammenzuführen. Ja, natürlich. Was mir aufgefallen ist, um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Kostüme. Also Cyborg sieht im ersten Teil dieses Films so ein bisschen aus wie Buzz Lightyear. So mit den Flügeln und diesen großen Helmen dann. Ne? Ja, stimmt. Und was ganz lustig ist, weil ich habe gestern auch Toy Story reingeguckt auf dem DVD-Player und ich dachte so, hey, ist das Buzz Lightyear? Robin ist auch dabei. Als Assistent von Batman. Wir haben uns darüber unterhalten, welcher Robin das sein könnte. Ja, und das ist praktisch ein Amalgam aus allen Versionen. Und es stand auch hinterher in den Abspann stand es nicht drin. Welcher Robin ist das? Da stand nicht irgendwie Robin / Dick Grayson sowas. Ne? Stand ja keiner von den geheimen Identitäten. Und ich finde das sehr angenehm, dass du da wirklich genauso wie in der JLA-Zeichentrickserie, diese JLA, das ist League Unlimited, hieß die, glaube ich, ne, damals in den 90er Jahren, 2000ern, wo es eigentlich hauptsächlich auch wirklich um das Leben der Superhelden ging und weniger um das Privatleben der einzelnen Charaktere. Ah. Und genau das hast du hier eben auch. Ja, du hattest in der Zeichentrickserie die Interaktion als Superhelden untereinander, das schon. Also der hat den gedatet, dann ist er mit dem zusammen, bla bla bla. Ja. So, ne? Das war da schon drin, aber du hast eben nicht so dieses, ich bin Superman und ich sitze gerade zu Hause und hol mir einen runter. So, das hast du in der Justice League Zeichentrickserie damals halt einfach nicht gehabt. Gut, haben wir irgendwas vergessen zu dem Thema? Ne, so spontan würde ich sagen, wir haben alles gesagt. Gut, weil mal zusammenfassend, ich fand es unterhaltsam, hatte ein paar. So, das war eine Zeitreisegeschichte, da gibt es immer irgendwelche unlogischen Geschichten. Das ist ja auch wieder der Fall. Kann also man auch viel drüber diskutieren, man jetzt alles Sinn ergeben hat. Man darf da jetzt nicht anfangen und das von hinten bis vorne zu Ende diskutieren, weil das bringt keinen Sinn. Ja. Ne, das führt zu nichts. Und ich meine, das ist ein Zeichentrickfilm für Kinder. Ne, der ist nicht darauf ausgelegt. Da irgendwie logisch für sein. Deine Mutter kommt gerade nach Hause. Ja. Dann. Ja, wir bleiben einfach im Zeichentrickblock, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Zeichentrickfilm. Wir haben geguckt, das 2014er Special der Powerpuff Girls. We knew this day was coming, when a city would cry out for a hero. And three legends would return to save the world before bedtime. One more time. We are the Powerpuff Girls! They're back in an all-new special. Okay, amaze us. And while a lot may have changed, we didn't dare touch the formula. Chemical Eggs! The Powerpuff Girls World Premiere Special Event. See it first, Monday, January 20th at 7:30, 6:30 Central. Only on Cartoon Network. Man hat sich also tatsächlich dazu entschieden, eine neue Folge der Powerpuff Girls zu produzieren. Fast 10 Jahre, nachdem die letzte Folge zu Ende gegangen ist. So lange ist es schon her? Ja, die lief von, ich glaube, 98 bis 2004. Also in 6 Staffeln. Weil du gerade so schön die Story zusammengefasst hast. Übernehme ich das mal jetzt hier bei dieser Folge, wenn ich das nur so halbwegs draufkriege. Es ist auch schon eine Woche her, dass ich die gesehen habe. Du siehst im Prinzip am Anfang, glaube ich, die Powerpuff Girls, wie sie mal ihren Job machen. Und dann die kloppen wieder irgendwo drauf rum. Und dann werden da so ein paar Charaktere vorgestellt. So ein Mathemagier, so eine Opernsängerin, so als Valkyre und so ein komisches Viech, so ein Dachs. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, ne? Die werden halt so eingeführt, die kommen halt in Schwierigkeiten und die Powerpuff Girls retten die erstmal. Und dann kommt natürlich der immer dann kommt, wenn es gerade lustig wird, nämlich Mojo Jojo. Mojo Jojo. Komischer Affe mit dem Riesenhirn. Dem Riesenhirn und dem großen Helm. Und der fängt dann an, einen Plan auszuhacken. Die Powerpuff Girls, Bubbles gerade, wird nämlich gerade so ein bisschen süchtig nach einem Videospiel. Und es entsteht gerade so ein bisschen Zoff zwischen den Mädchen, weil Bubbles lieber dieses Tanzspiel spielen möchte, als mit den anderen beiden zusammen eben Superheld spielen. Ja. Und Professor Utonium nimmt denn dann auch dieses Tanzspiel weg? Ich weiß gar nicht, wie das war. Nee, die wollen, die schaffen es nachher, nach langer Zeit, sie davon abzubringen und wollen dann ihrem Professor da das Spiel andrehen, aber der hat selber traumatische Erfahrungen gemacht. Er war, also dieser lang gehegte Traum, dass er eben selber mal Tänzer werden sollte und dann hat ihm da so eine, die Szene ist auch total genial, wie sich dann über ihn lustig gemacht wird und dann, weil er könnte nicht tanzen und bla bla bla und dann ist er da mit diesen ganzen Wissenschaftlern um ihn herum und die dann sagen, hey, wir doch Wissenschaftler, mit deinem Namen ist das perfekt, ne? Du bist Professor Utonium. Und dann kommt Mojo Jojo eben auf die Idee, Bubbles so ein Tanzspiel, Dance Dance Re-Evolution 2 irgendwie unterzuschieben. Was dann dafür sorgt, dass erst Bubbles und dann die anderen beiden Mädchen im Prinzip so eine böse Rüstung bekommen. Erst die kriegen halt so Dance Pants, der auch der Titel der Folge Dance Pants. Die kriegen halt so eine Rüstung dann an, die halt eben die Mädchen kontrolliert, wie Mojo Jojo das möchte. Und dann klauen sie erst diesen Mathemagier, dann diese Sängerin und dann diesen hässlichen Dachs. Fieses Viech, keine Ahnung. dann gibt's dann gegen Ende der Folge eben noch so ein Dance-Out, wo dann eben erst die Mädchen tanzen und dann halt eben der Bürgermeister Miss Bellum und Professor Utonium. Und das Ganze geht dann natürlich irgendwie auch mit einem großartigen Gag zum Ende. So, und wenn man das jetzt so hört, und ich bin so über den Inhalt der Folge und jetzt, wo ich den auch nochmal erzählt habe, war das auch wirklich lustig? Es war auch so vom ganzen Gefühl her, war es wie die alte Powerpuff Girls Serie, auch so von der Art, wie dies erzählt wurde, auch der Twist am Ende, ne, dass dann natürlich rauskommt, dass Mojo Jojo doch nicht diesen tollen Plan hatte, sondern dass das irgendwie anders gemeint war, weil Mojo Jojo ist halt ein bisschen doof. Ne? Und auch die Mädchen, so die Charaktere wurden ganz okay getroffen, aber so wirklich gut gefallen hat mir das nicht. Also es war, ich weiß nicht, so ich habe die alte Serie seit Ende der 90er Jahre ja eben auch verfolgt. Hab das damals bei ProSieben lief das noch im Fernsehen immer auch geguckt. Dann später auf RTL, Super RTL, dann Kabel 1, bla bla bla. Es ging durchs ganze Fernsehen, ging diese alle Fernsehsender gingen diese Serie rund. So, und das war für mich eine Serie, das war, also die Powerpuff Girls ist ja so dieser dieses sehr niedliche, teilweise sehr detailarme, so dieses Cartoonige. Mhm. Und das kommt vor allem von Gendy Tartakovsky. Und Gendy Tartakovsky sollte dir ein Begriff sein, weil er eben auch bei Batman TRS mitgearbeitet hat als Animator, ist dann aber später dann bei Hanna-Barbera geblieben, dann zu Cartoon Network. War der verantwortlich für diese ganze Neuzeichnung der Figuren später? Nein, der war verantwortlich für den damaligen Look. Also auch so alte Sachen wie Cow and Chicken oder Dexter's Labor ist komplett auf seinem Mist gewachsen. Oh ja, das macht Sinn, wenn zusammen, wir jetzt gerade die Serien so vergleichen. Zusammen mit Seth MacFarlane, der später Family Guy gemacht hat, hat Jenny Tartakovsky dann Dexter's Labor gemacht. Übrigens, Fun Fact, Seth MacFarlane hat hier in Rheine mal gewohnt, aber... Was? Der war hier mal auf dem Schüleraustausch und hat hier in der Region gewohnt. Ehrlich? Ja, du kennst das mit Farley, ne? Ja, der Typ, der Family Guy macht. Richtig, und der hat hier damals mal in Rheine auf. Oder ich weiß nicht, ob hier in Rheine, aber hier in der Umgebung auf jeden Fall. Krass. Mal auf dem Austausch, für anderthalb Jahre gewohnt. Heftig. Heftig, also das ist auf jeden Fall mein Fuck. Aber genug Fun Facts, Rheine ist toll, wenn ihr hier nicht wohnt, ihr seid selber schuld. Wir haben noch mehr so einen Kram hier, also. Und Jenny Tartakovsky hat in meinen Augen einfach das 90er-Jahre-Programm von Hanna-Barbera Anfang der 90er-Jahre, dann von Cartoon Network eben später, was, also Hanna-Barbera wurde dann zu Cartoon Network irgendwann sehr mitgeprägt, vom ganzen Pacing, Timing, ne? Das hat Jenny Tartakovsky einfach wirklich perfektioniert. Es ist wirklich, also, das ist wirklich immer genau auf den Punkt, was der macht. Ne? Das ist Action, es ist schnell, es ist zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, du kommst teilweise nicht mehr mit. Also, wer bei den Powerpuff Girls damals keinen epileptischen Anfall gekriegt hat, der saß nicht genug nah am Fernseher. Also ganz ehrlich, also das ist das ist einfach total episch für mich gewesen. Und das hat diese Folge nicht. Die ist in weiten Teilen 3D animiert, dann einfach nur noch mit so einem Cell-Shading überzogen. Ja. Der Look der Charaktere ist so lala getroffen, ein paar Charaktere sehen noch genauso aus wie früher. Es ist mir ein Tacken zu detailliert, es ist mir ein Tacken zu räumlich, also die gehen auch wirklich diagonal durch Räume, du siehst den Hintergrund weit entfernt. Von der Koloration ist es mir zu modern. Gott sei Dank sind die allermeisten Sprecher von damals noch da. Leider nicht mehr alle. Ich weiß nicht, warum Tara Strong nicht Bubbles gesprochen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Tara Strong ist für mich Bubbles. Da geht gar nichts dran vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie bei My Little Pony gerade zu eingebunden oder macht andere Sachen, dass sie da gerade keine Zeit hatte, diese 20-Minuten-Sendung zu übernehmen. Ne? Also so lustig und so abgedreht die Folge auch ist, so wenig schafft sie es irgendwo, diesen Flair der Sendung, dieser alten Originalserie einzufangen. Und das fand ich echt, das war eine Menge verschenktes Potenzial. Ne? Ja, ich glaube, ich kann mich dir im Großen und Ganzen so anschließen, weil mir hat es auch nicht so wirklich so richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und ich wollte dich eigentlich die ganze Zeit fragen, woran es liegt. Und jetzt hast du schon alles sehr detailliert erklärt. Ja. Ich kann gar nichts mehr sagen eigentlich. Weil ich mir da auch wirklich lange drüber Gedanken gemacht habe. Ich kann nicht sagen, dass es mir gar nicht gefallen hat, weil das stimmt halt nicht. In weiten Teilen war es okay. Ne? Also allein dadurch, dass die Charaktere, also wenn Mojo Jojo seine Stimme nicht gehabt hätte von früher, dann hätte ich die Folge gar nicht zu Ende geguckt. Die Hauptfigur der Powerpuff Girls sind nicht die Powerpuff Girls oder der Professor, oder der kleine sprechende Hund, sondern Mojo Jojo ist die Hauptfigur der Powerpuff Girls. Es ist tatsächlich so. Mojo Jojo ist so eine Ikone geworden in den 90er Jahren, in den beginnenden 2000ern. Der Sänger der Gorillas hat auf dem Cover von G-Sides, ist ja auch eine Zeichentrickband, der hat ein T-Shirt an auf dem Cover von G-Sides mit Mojo Jojo drauf. Also so, ich meine, das ist eine Zeichentrickband, wo du dem alles aufs T-Shirt malen kannst. Was du willst, ne? Und was nimmt der Zeichner? Mojo Jojo. Es gibt so viele tolle Folgen, die sich von vorne bis hinten nur um Mojo Jojo drehen. Excuse me, sir. But can you please direct me to the location of where I may locate some eggs? Or I would like to purchase them, so that they can travel home with me and I can eat them today. And maybe tomorrow. Aisle 3. Also wirklich hauptsächlich am Zeichenstil, hauptsächlich am fehlenden und nicht so wirklich passenden Timing und auch so ein bisschen so dieses ganze Look and Feel. Was ich abschließend sagen kann, ich meine, ich rede hier von Serien, die ich gesehen habe, als ich 15 war, 16 war, 17 war und dann natürlich älter, das ist lange her. Hm. Und wenn ich verfolge aktuell Zeichentrickserien nicht mehr so intensiv, das Einzige, was ich noch halbwegs aktuell gucke, jetzt fehlen mir auch schon wieder 5 oder 6 Folgen, ist My Little Pony, Friendship is Magic. Das ist die einzige Trickserie, die ich wirklich noch jede Woche versuche zu gucken. Und alles andere geht mir oft einfach auch unten durch. Und vieles habe ich auch verpasst, sage ich ganz ehrlich. Es kann einfach sein, dass Zeichentrickserien im Jahr 2014 so aussehen. Ne? Das nehme ich auch absolut in Kauf. Ne? Nur weil mir das nicht gefällt, nicht alter Sack, ich bin fast 30 Jahre alt, ne? Ich bin da vielleicht auch überhaupt nicht mehr die Zielgruppe. Sag ich ganz ehrlich. Ne? Also wenn ich mich über den Look der Serie beschwere, dann steht mir das vielleicht einfach auch nicht zu, weil Serien im Jahre 2014 einfach so aussehen. Kann ja sein. Und mich als Fan dieser wirklich klassischen alten Serie hat das einfach optisch nicht angesprochen und es war wirklich ein deutlichen Tick neben der Spur, wie es original war. Stimmt. Glaubst du, die Serie könnte sich nochmal irgendwie verbessern? Verbessern nicht. Ich denke, ich weiß nicht, warum die dieses Special gezeigt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die planen, eine neue Serie zu machen und dass das bloß ein Testballon war. Ach so. Sozusagen, weil ansonsten steckt man nicht so viel Zeit und Energie in so eine Neuerfindung. Ja. Ne? Sondern ich denke, dass das so eine Art Pilot war, so eine Neuerfindung und dass man versucht, die Serie wieder aufzuziehen. Wenn das die neuen Powerpuff Girls sind, die jetzt 2014 starten würden oder vielleicht auch 2015, dann wäre das für mich vollkommen okay, weil nur weil mir das nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass die alte Serie dann schlechter wird. Ja. Ich kann mir ja zu Hause die DVDs reinlegen, ich habe ja die erste Staffel komplett auf DVD, kann ich mir zu Hause einfach die DVDs einlegen und das feiern. Okay, gut. Ne? Gutes Urteil. Gutes Urteil. Nein, natürlich nicht, es war scheiße, aber egal, mein Gott. Ja, nein, das ist in Ordnung. Yay! Juhu! The only thing that's going around my head is fighting crime, trying to save the world. Here they come just in time. The Powerpuff Girls. Fighting crime, trying to save the world. Here they come just in time. The Powerpuff Girls. But Christian, the question was, when do you think the next Batman movie will be out? Dann war es das zu unserer super ausführlichen Review-Sendung heute. Ja. Wir gehen nochmal ins Outro. Ja, wir haben eigentlich wieder kein Feedback bekommen, was ich nicht verstehe, weil es gab eigentlich genug Diskussionspunkte in der letzten Sendung, wo man eigentlich nochmal was hätte zu sagen konnte. Sehr viel. Ich finde das schade, dass ihr nicht an dieser Sendung teilnehmt. Anscheinend machen wir ja alles richtig. Ne? Demnächst setzen wir uns hier nackt hin und Podcasten auf den Kopf und pupsen ins Mikro. Ne? Ja, hat ja auch in Ordnung. Wir machen einfach eine Sendung, wo Steffen die ganze Zeit irgendwelche komischen Bemerkungen zwischendurch macht. Gibt's das nicht schon? Heißt das nicht Nerd? Podcast! Es gibt noch ein paar News bei uns. Und zwar haben wir jetzt angefangen mit der neuen Reihe Herz der Würfel. Das soll erstmal noch ein Versuchsballon sein, um zu gucken, ob sich das Konzept längerfristig hält. Und zwar ist das unser neuer Rollenspiel-Podcast. Einen saufenden Halbelfen namens Roba. Ich bin den ganzen Ort bekannt. Nee, da klingelt nichts. Mein Name ist Kargrog. Moscholinam! Angrim Iskilsson, ich bin ein Torwaller. Was? Wo ist mein Tablett mit Schnaps? Theodor Gustav. Angrim, du Idiot! Mit allen Torwallern ist es dasselbe. Mein Name lautet Douglas von der Heide und ich bin adeligen Gebüts. Was ist denn ein Zweitopf? Das klingt interessant. Jeder kennt Zweitopf, wenn er schon mal in einer Taverne war. Nicht so laut! Fremder, was wollt ihr? Will ich etwas trinken? Ein Halbelf seid ihr! Ein garstiger Halbelf! Mein Geld habt ihr mir genommen und meine Schweizsachse! Ich würde sagen, ein einfacher waffenloser Kampf bis zum ersten Blut. Habt ihr noch mehr Blut als das erste? Da ist nichts mehr zu retten, mein Freund. Herz der Würfel. Wir haben da auf die Herz der Würfel-Sendung tatsächlich ein paar sehr positive Rückmeldungen bekommen und auch schon ein oder zwei Fragen, die ich jetzt auch nochmal eben schnell beantworten möchte. Und zwar wurde gefragt, welche anderen Spielsysteme wir uns nochmal angucken wollen. Und da hatten wir eben drüber gesprochen über dieses Cthulhu, Spielsystem, wo ich mir eigentlich noch sehr wenig unter vorstellen kann. Worauf ich mich sehr freue. Du freust dich da sehr drüber. Ich weiß nur, dass es ja sehr atmosphärisch sein soll und auch ein bisschen gruselig. Sehr gruselig. Und wenn man jetzt die erste Sendung gehört hat von uns, die war sehr durcheinander und ein bisschen albern auch. Ich glaube, das können wir dann nicht machen so, ne? Ja, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Ja, obwohl du dich die ganze Zeit gefreut hast wie ein kleines Kind, ne? Ja, stimmt. Also schon, aber es war einfach so ja, vielleicht habe ich das vielleicht vorhin ein bisschen falsch ausgedrückt. Also ich hatte schon meinen Spaß dran, aber teilweise war es auch erstmal überhaupt die Freude, überhaupt mal Rollen spielen zu können, weil das habe ich immer mal versucht und endlich klappt es jetzt, also wirklich seit Jahren. Weil als ich dann von Dustin die Rückmeldung kriegte und von dir dann eben auch, dass es dann doch verhältnismäßig albern war, Dustin hatte ja auch gesagt, er hatte schon eine ausführliche Rollenspielerfahrung gehabt, dann habe ich gesagt, ja, von Dustin kann ich mir die Kritik wohl noch annehmen, aber von dir... Nein, du glaubst gar nicht, wie scheiße das war, sowas zu schneiden. Also mehr möchte ich dazu einfach auch nicht sagen. Oh Mann, Steffen. Nee. Wir haben aber auch schon wieder Material aufgenommen. Und zwar wird die aktuelle Storyline also noch sehr viel weiter ausgeführt. Und die wird auch immer weiter gespielt, auch wenn wir dann weitere Rollenspielsysteme uns angucken. Wie gesagt, als nächstes Cthulhu und unter Umständen, wenn wir noch jemanden finden, der uns das zeigen kann, Nipajin. Ja. Falls ihr zufällig Rollenspieler sein solltet und ein total ausgefallenes Rollenspiel spielt und hier ungefähr im Münsterland wohnt und man da irgendwie noch mit dem Auto hinkommt, dann sagt doch einfach mal Bescheid, dann kommen wir vielleicht demnächst bei euch vorbei und spielen mit euch Rollenspiele. Und nein, dazu müsst ihr nicht eure Lederklamotten aus dem Schrank holen. Ja, das war's eigentlich schon zu dem Thema. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet in irgendeiner Art und Weise, wie ihr uns erreichen könnt, steht alles in den Shownotes bei nerdnerdnerd.blogsport. Mit R, Sport, wie willkommen beim Sport. Ne? .eu, also auch nicht, erreicht uns nicht bei Blogspot. Ne? Gibt's zwar auch, aber gibt's nicht. Also bitte bei Blogspot nachgucken und da findet ihr in den Shownotes alle Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Einfach mal anschreiben, wenn ihr da irgendwie eine Bemerkung zu machen habt. Und jetzt kommt noch unsere neue Rubrik. Auf welches Comic freue ich mich in den nächsten Monaten? Lalalala. Das Problem ist, ich habe mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, obwohl du so gut vorbereitet warst. Stand das da? Ich war gestern bis um 12 Uhr abends vorbereitet. Jetzt sind wir heute Morgen auch den ganzen Vormittag habe ich mich vorbereitet. Steht das hier noch drauf? Nein, aber das haben wir immer. Ja, okay. Das kommt davon, wenn du unsere Sendung nicht zum Ende hörst. Da weißt du sowas nicht. Kacke. Da gibt es einen Comic von? Kacke, der Comic. Jetzt wird mehr Scheiß. Dieses Comic ist richtig beschissen. Kacke, der Comic. Oh, jetzt habe ich so gar nichts. Und dann stehen da hinten auf dem Comic stehen da so die Kritiken drauf. Dieses ist ein richtig beschissener Comic, sagten die Leute von Mi Comics. My Comics sagte, ein echter Griff ins Klo. Also ich freue mich auf meine Bestellung demnächst beim Comic Room Hamburg. Weil da habe ich mir schon eine schöne Bestellliste zusammengeklickt. Da werden so wunderschöne Dinge dabei sein, wie das erste Volume von Grant Morrison's Animal Man. Da freue ich mich sehr drauf, das endlich mal lesen zu können. Da ist auch das erste Trade Paperback drin von Bodhi Troll. Bodhi Troll ist von All Ages Comic mit so einer kleinen, wuscheligen Trollfigur. Sehr cartoonig gezeichnet, richtig cool. Und was da vor allem dabei sein wird, ist, was der Comic Room Hamburg eben anbietet, wenn du da über einen bestimmten Betrag drüber kommst mit deiner Bestellung, dass du dann auch einen großen Haufen gratis Comics kostenlos dazu bekommst. Und ich hab mir da eine schöne Zusammenstellung vom nächsten Free Comic Book Day zusammengeklickt von den amerikanischen Heften und freue mich da auch wieder auf Bodhi Troll, auf die erste neue Geschichte und auf nochmal, wie gesagt, auf das gratis Comic Tag Heft von Scratch 9. Naja, Scratch 9, das ist ja genau. Auch schon mal gezeigt. Ja, ich glaube, ich wüsste noch was. Pisse! Kotze! Kotze! Der Comic zum Kotzen! Ja, ich habe letztens mal... Und die Kritikermeinung ist, hol den Strohhalm, die großen Stücke sind schon raus! Ich habe letztens mal im Regal unseres Comic-Shops... In Rheine? Ja, in Rheine. Comic Planet. In Rheine? Wenn man das so sagen darf. In Rheine? Habe ich Daredevil End of Days entdeckt. Was? Magst du dich? Ich finde Daredevil schwierig. Wieso findest du Daredevil schwierig? Ist das gleiche Problem, was du auch mit Batman hast? Nee. Woran liegt's an? Ich kann mit dem Charakter nichts anfangen. Und warum? Keinen besonderen Grund? Nur so, nicht dein Fall? Du nimmst ja gerne das Wort Geschmacksurteil in den Mund. Ich kann mit Daredevil einfach nichts anfangen. Ja, okay. Auch wenn alle Leute immer Mark Waits Daredevil irgendwie in den Himmel loben. Genau. Den ich auch immer mal gerne anpacken wollte, aber wo ich dann dachte, so irgendwie so 30, 34, 50 Hefte irgendwie. Ich habe den ersten Trade, das könnte ich dir mal geben, wenn du willst. Ja, toll, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Ja, natürlich. Ja, also den wollte ich mir eventuell nochmal holen. End of Days, okay. Ja, wenn es mein Budget noch zulässt. Ja, obwohl dein ganzes Comicfach voll ist mit Batman, ne? Ja, das ist das Problem. Es kommt einfach so viel Batman rein und ich komme da gerade auch wirklich nicht hinterher. Es ist halt wirklich viel Batman, hatten wir im letzten Podcast schon gesagt. Aber Batman ist ja keine Cash-Cow. Nein, nein, nur nicht. Nein, nein. Sah sehr interessant aus, handelt, glaube ich, darüber, dass Ben Urich oder ein anderer Reporter so die Schritte von Daredevil zurück verfolgt, nachdem er schon gestorben ist. Hat ein bisschen reingeguckt, da will ich noch nicht zu sagen. Ja, vielleicht ein ziemlich großer Spoiler, was ich da gesehen habe. Daredevil ist in Wirklichkeit Matt Murdock. Das wissen ja schon alle. Das ist ja gerade der Witz. Alle außer Matt Murdock. Wie, hat er eine gespaltene Persönlichkeit? Aber er ist der Einzige, der es noch bestreitet. Gibt halt noch diesen alten Fantasy-Comic, also alt ist er auch gar nicht, über die Figur von Eric von Melniboné, von Michael Moorcock. Ist halt ein Fantasy-Charakter, so ziemlich Sword and Sorcery, aber dann der Gegenentwurf zu Conan der Barbaren. Das ist wirklich schwierig, so ein Preview zu machen, wenn du da auch noch dazwischen redest. Und halt zu dem alten Fantasy-Charakter gibt es dann ein ganzes Multiverse und in diesem Comic trifft er auch diesen ganzen anderen Versionen von sich selbst und erlebt da alle möglichen Abenteuer, kämpft gegen irgendwelche Dämonen und ist alles super gezeichnet, auch relativ lustig, was die Romane jetzt nicht gerade waren, die ich auch alle mal gelesen habe zu dem Charakter. Und darauf könnt ihr noch freuen und ansonsten war es jetzt erstmal von Nerd, Nerd, Nerd. Wiedersehen. Ja, ciao. Ja, hallo, Irrenanstalt? Ja? 2 zum Beamen.